Der Chef. Nur eine knappe Woche nach meinem Dienstbeginn, es muss der 8. oder 9. Mai 1940 gewesen sein, passierte es endlich. Es war im Anschluss an ein freundliches Gespräch mit Chefadjutant Brückner. Wir hatten uns in seinem Arbeitszimmer über meine Kameraden und die Auszeichnungen unterhalten, die mir während des Polenfeldzugs verliehen wurden. Eisernes Kreuz zweiter Klasse und Verwundetenabzeichen, auch war ich zum Unterscharführer befördert worden. Außerdem sprach er mich auf meine Kleidung an. Ich solle so schnell wie möglich mein Schuhwerk auswechseln. Das sieht der Chef gar nicht gern. Er meinte die Abdrücke der schweren Militärstiefel auf dem edlen Teppich. Wir gingen schließlich gemeinsam zur Tür, die ich, ganz gedrillter Soldat, zackig aufriss, um Brückner den Vortritt zu lassen. Der rührte sich allerdings nicht vom Fleck. Verwundert folgte ich seinem Blick. Direkt vor der Tür, einen Brief in der Hand haltend, stand Hitler. Während Brückner mich als neuen Mann vorstellte, musterte Hitler mich nur einen kurzen Augenblick, schien dem, was Brückner über mich sagte, nicht zuzuhören. Den letzten, schon nahe der Tür geführten Teil unseres Gesprächs hat er offensichtlich mitverfolgt. Mir wurde heiß, mir wurde kalt, mir wurde anders. Hitler wandte sich an seinen Chefadjutanten. »Wo kommt denn der junge Mann her?« »Schlesien, denke ich«, antwortete Brückner. Hitler sah mich an. »Stimmt das?« Ich antwortete, jawohl. Mein Führer habe ich damals noch nicht gesagt. Aus Oberschlesien, nahe Oppeln. Wieder an Brückner gewandt, fragte er weiter, haben wir noch mehr Leute aus Schlesien unter uns? Ich glaube nicht, erwiderte Brückner. Na, dann kann der junge Mann ja gleich mal was für mich tun, fuhr Hitler fort. Er gab mir einen Brief und sagte, den bringen Sie zu meiner Schwester Paula nach Wien. Dann machte er kehrt und ging. Mir fielen zentnerschwere Steine vom Herzen. Jetzt hatte ich es hinter mir. Für mich war er, wie für die meisten im Volk, der Führer. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber es war alles ganz normal gewesen, keine Spur außergewöhnlich. Ich hatte weder ein Monster gesehen noch einen Übermenschen. Dieser erste Eindruck bestätigte sich über die Jahre. Der Privatmann Hitler war ein normaler, ein einfacher Mann, der einfachste Mensch, den ich kannte. Nur nach außen schlüpfte er in seine Führerrolle, dann musste alles protokollgerecht ablaufen, die Inszenierung perfekt sein. Aber privat, und wir vom Begleitkommando gehörten zu seinem Privatleben, war er unkompliziert. Zu dem mir von ihm übergebenen Brief erhielt ich noch ein Paket von Hausorganisator Arthur Kannenberg. Irgendeine Süßigkeit oder Kaffee war darin. Nach Erhalt eines vorläufigen Ausweises mit Hitlers Unterschrift fuhr ich mit dem Nachtzug im separaten Kurierabteil nach Wien, ging in den vierten Stock eines Mietshauses und drückte einen namenlosen Klingelknopf. Paula Hitler erwartete mich. Sie war nett und zuvorkommend, reichte Tee und Kekse. Ich fand, sie sah Hitler ähnlich, dieselbe Reiternase. Während ich leicht nervös am Tee nippte, fragte sie nach ihrem Bruder. Sie wollte etwas von ihm erfahren, durch mich, seinen Kurier. Stolz und ein wenig verlegen erklärte ich, dass ich erst kurze Zeit in Hitlers Diensten stünde, daher wenig Auskunft geben könne. Dennoch hielt ich mich eine gute halbe Stunde bei ihr auf. Später habe ich Paula Hitler nur noch ein einziges Mal gesehen, als sie ihrem Bruder einen Besuch auf dem Berghof abstattete. Hitlers Halbbruder Alois sollte ich auch noch kennenlernen. Er führte die Gastwirtschaft zum Alois am Berliner Wittenbergplatz, unweit vom 1907 eröffneten Kaufhaus des Westens KDW. Das Lokal passte zu Alois oder Alois zum Lokal. Er war ein bäuerlicher Typ, die Wirtschaft rustikal eingerichtet, alles sehr gemütlich. Ich hielt mich allerdings nur zweimal in meiner gesamten Dienstzeit dort auf, überbrachte im Auftrag von Albert Bormann Briefumschläge, in denen sich vermutlich Schecks befanden. Angela Hamitsch, Hitlers Halbschwester, die alle, obschon sie zwischenzeitlich geheiratet hatte, weiterhin Frau Rauball nannten, musste ich gelegentlich in Dresden aufsuchen. Sie gab mir jedes Mal für den Bruder Obstkuchen mit, den ich bei Hausintendant Kannenberg ablieferte. Nach Erledigung des Auftrags bei Paula Hitler hätte ich eigentlich in Wien übernachten sollen. Im vornehmen Hotel Imperial waren ständig drei Zimmer reserviert für Staatsbesucher und auch für Bedienstete der Reichskanzlei. Mir war das Hotel aber viel zu vornehm, ich traute mich nicht hinein. Da Brückner mir vor der Abreise bedeutet hatte, ich könne an die Kurierfahrt noch 3 Tage Urlaub bei meiner Großmutter dranhängen, entschied ich mich, geradewegs zum Bahnhof zu gehen, um den nächsten Zug in Richtung Breslau zu nehmen. Nach meiner Rückkehr von Wien samt Umweg erfuhr ich, warum ich diesen Kurzurlaub hatte machen dürfen. Hitler war gar nicht in Berlin. Unmittelbar nach unserem Zusammentreffen war er an die Westfront gefahren und sollte über 2 Monate fortbleiben. Genau in der Zeit, in der der Frankreich-Feldzug, ein weiterer Blitzkrieg, stattfand, hatte ich die ruhigste Zeit meines Dienstes. Wilhelmstraße 77. Einer von Hitlers Dienern, ich weiß nicht mehr, ob Bussmann oder Hans Junge, nutzte die Abwesenheit des Chefs, um mir die Führerwohnung zu zeigen, was ich schließlich in Augenschein nahm, als ich sie vom Adjutantenflügel kommend über die Vorhalle betrat, war alles andere als das, was man von einem Mann in Hitlers Position erwartet hätte. Schon von der Wohnungsgröße war ich enttäuscht. Mehr als 100 Quadratmeter hatten die 4 Räume samt Badezimmer wohl nicht. Im Wohnzimmer mit der kleinen Bibliothek, in der die Privatführung für mich begann, beeindruckte mich immerhin das unglaublich umfangreiche Meyers Lexikon mit seinen riesenhaften Bänden. Von dort aus kam man ins Arbeitszimmer und auf der gegenüberliegenden Seite ins Schlafzimmer, das etwas kleiner war. In diesem stand ein Messingbett, darüber hing genau mittig platziert ein Bild von Hitlers Mutter. Links neben dem Bett befand sich ein stummer Diener. Es gab zudem einen runden Tisch mit 2 Cocktailsesseln, einen Kleider- und einen Schuhschrank. Der ganze Raum maß nicht mehr als etwa 5 mal 6 Meter. Vom Schlafzimmer aus gelangte man in ein schmales, grün gekacheltes, längliches Bad. Alles war sehr einfach, fast spartanisch ausgestattet. Die Wände hatte man in einem Eierschalenfarbton gestrichen. Als ich die Wohnung während Hitlers Abwesenheit im Mai 1940 besichtigte, lagen überhaupt keine privaten Dinge herum. Mir fielen nur allerlei Zeichenmaterial wie Lineale und zahlreiche Stifte sowie eine ausgebreitete Wagner-Partitur auf. Es stapelten sich allerdings eine Menge offizieller Geschenke von Hitlers Geburtstag 1 Monat zuvor, über deren weiteres Schicksal anscheinend noch nicht entschieden worden war. Das Gästezimmer schien mir noch kleiner zu sein als das Schlafzimmer. Hier wohnte Eva Braun, wenn sie sich in Berlin aufhielt. Aber noch kannte ich sie nicht, und es war bislang auch nicht die Rede von ihr gewesen. Im Gästezimmer, vor dem Durchgang zum Schlafzimmer, stand ein kleiner Hocker, auf dem wir nachts die Depeschen ablegten. Die Fensterfront der Schlafräume lag zur Gartenseite. Wenn Hitler privat jemanden empfing, etwa seine Halbschwester, tat er das im sogenannten Treppenzimmer, das, ausgestattet mit 4 Sesseln um einen runden Tisch, der eigentlichen Wohnung etwas vorgelagert war und so hieß, weil von ihm aus gleich 2 Treppen abgingen. Eine davon führte zum Wirtschaftsbereich, die andere in den Adjutantenflügel. Dort befanden sich auf der Etage mit Hitlers Privaträumen die Büros von Dietrich, Hevel und Lorenz. Von seinem Arbeitszimmer aus konnte Hitler direkt in den großen Konferenzsaal gelangen, den die Militärs von der anderen Seite her, aus dem Wehrmachtsflügel kommend, betraten.